Ist Verstromung bei euch? Ja. Muss da der, das Sturmministerium, der Altkanzler wieder rausgeholt werden? Der Sturm, ja, der Gerhard, der hat. Nee. Ich meine Helmut Schmidt. Helmut Schmidt? Ja. Was hat der mit Sturm zu tun? Der hat die große Sturmflut in Hamburg bewältigt. Ach so. 207 vor Christi war das, glaube ich. 207 vor Christi, ne? Ja. Sag mal, Chris. Ja, was denn? Hast du auch immer so ein Desinfektionsspray dabei? Nee, warum? Wegen Ebola. Ebola, der erste Ebola-Fall ist heute ausgetreten in Berlin. Kannst du dir vorstellen, vor 20 Jahren wäre Ebola noch ein Spieler bei Eintracht Frankfurt gewesen? Heute ist das beim VfB Stuttgart. Ja, das könnte eine Erklärung sein. Ist ein bestätigter Ebola-Fall? Nein. Ist gar nicht in Berlin. Olli Schulz ist doch so schwer krank und man geht davon aus, dass es Ebola ist. Olli Schulz. Ach, Olli Schulz. Mit seinem Raketenhund? Mhm. Ah. Der ist ja so dolle krank und das ist Ebola. Ich habe das nur in Madrid mitbekommen, was ja eigentlich auch ein Riesenskandal ist. Dass es in Madrid Ebola gibt? Dass sich eine Krankenschwester bei einem Patienten angesteckt hat, der Warum? Ebola hatte. Das ist doch ihr gutes Recht. Es ist ihr Recht, das kann man ihr nicht nehmen, das ist klar. Ich bin da auch dafür, dass sich das jeder so holen kann, wie er das möchte. Aber ja. Es soll angeblich überliefert worden sein, dass es nicht ausdrücklich ihr Wunsch war. Na ja gut, dann muss man natürlich da ins Detail gehen. Da muss man natürlich den Sachverhalt komplett aufrollen und gucken, wer da jetzt die lügende Partei ist. Chris, und ich finde, das gilt es hier mal aufzuarbeiten bei Hashtag. Ach, ist es wieder soweit. Deswegen fangen wir so früh an. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Es gibt so viel zu erzählen. Ist so viel passiert in deinem Leben, das möchte ich jetzt mal alles wissen. Was denn jetzt? Hat er mir geschrieben? Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck, das kennen wir. Hey, Ricky, jetzt greift. Halt dein Fotzen, sag ich, du Schurkwissen! Hier ist das offizielle Ebola Überbrückungsradio. Notradio. Ja, wir melden sofort jeden Ebola-Fall, der uns bekannt wird. Ja. Live. Wenn irgendwo Ebola ausbricht, das ist wie beim Radio, wenn keiner redet, springt das Notband an. Wenn Ebola in Berlin ausbricht, springt Hashtag an. Und hey, ihr könnt natürlich anrufen, denn wir haben den Flitzer Ebola-Blitzer hier. Wenn ihr irgendwo jemanden mit Ebola seht, ruft einfach an bei Hashtag und meldet. Schickt eine MMS an die 1515 und gewinnt 500 Euro für das hässlichste Ebola-Foto. Genau. Und wenn ihr ein Ebola-Opfer fotografiert, dann könnt ihr sogar in unsere Printausgabe damit kommen. Und wenn ihr sogar ein Ebola-Opfer seid, dann ruft auch definitiv an. Wie kann man hier bei Skype anrufen? 40 55 20. Nee, ich glaube 030 und dann einfach mal nach Hashtag fragen. 555 Nase. Das ist es. Ja. Du, Chris, noch lachen wir alle. Warum? Weil wir so lange nicht miteinander gequatscht haben? Es ist eine Ewigkeit her. Ja, pass mal auf. Mhm. So beginnen alle Outbreak-Filme. Wie nennt sich das Genre? Katastrophenfilme. Seuchenfilme. Seuchenfilme, so ist es. Die beginnen alle so. Irgendwo in Afrika steckt irgendein Affe. Also, damit meine ich das Tier. Das jetzt hier mal gleich irgendwie. Nicht, dass jemand denkt, wir wären Rassisten. Naja, oder BVB-Fan. Oder so. Ist damit auch nicht gemeint. Also, übrigens, ich habe durch meinen übermäßigen Anti-BVB Hate bei Twitter habe ich 14 Follower verloren. Wieso? Aufgrund dessen. Kann mir gar nicht vorstellen, dass es so viele BVB-Fans bei Twitter gibt. Ja, also auf jeden Fall wurde es mir nahe getreten, dass sie mich jetzt entfollowen, weil ich ja den BVB so scheiße finde und bei FIFA 15 jetzt Marco Reus gekauft habe für 61 Millionen Euro. Das ist ja, was hast denn du für einen Verein da? Ach, ich lass mich raten. Er beginnt mit FC Bayern. Richtig. Ja, ja, die haben 61 Millionen Euro über. Das stimmt. Melli, komm mal kurz. Komm mal bitte kurz. Folgende Frage. Hast du das jetzt mit Ebola mitbekommen? Warte mal ganz kurz, hast du hier schon irgendwelche Sicherungsmaßnahmen irgendwie eingeleitet? Zum Beispiel Konserven gekauft, eine Kalaschnikow, das Kind irgendwie präpariert, einen Grill wegen dem Meerschwein, guck mal, dass du vielleicht noch ein weibliches Meerschwein holst. Vielleicht braucht man Nachwuchs. Ja, ich rüste mich gegen Ebola, Chris. Ja. Ich rüste mich gegen Ebola und zwar baue ich so eine Art also Schutzwall um mich. Erstmal nur einen geistigen Schutzwall, aber das reicht mir, also um wenigstens gedanklich abgesichert zu sein gegen Ebola. Ja, das sieht man ja immer wieder bei den einschlägigen TV-Sendern, dass ein gewisser geistiger Schutzwall dann doch zum Erfolg führt. Hast du das mit Schalke mitbekommen? Lese ich gerade, wer neuer Trainer geworden ist. Ja, Di Matteo. Bin ja schon auf das erste Interview mit Jan Henkel gespannt. Mhm. Ja, da gibt es wahrscheinlich ein freudiges Wiedersehen. Und man hat ja immer gesagt, dass Jens Keller keine Handschrift hat in seinem Spiel. Jetzt hat das Schalker Spiel eine Handschrift und zwar auf jeden Fall nicht nach vorne spielen. Das wird schön. Das wird wirklich schön. Aber da ich eh keine Bundesliga gucke, kann ich da relativ... Ich glaube, bei ZDF kommen die Champions-League-Spiele von Schalke auch gar nicht. Ich muss sagen, ich gucke auch ganz sporadisch nur noch Bundesliga. Wenn überhaupt nur noch die Bayern, den Rest der Liga kann ich einfach nicht ernst nehmen. Und ich finde, da sollte es so eine Art TÜV geben, Bundesliga-TÜV. Also 90% dieser Liga kann ich einfach nicht gutheißen. Es ist einfach Quatsch mit Soße, diese ganze Scheiße. Ja, das hat was von WM-Vorrunde. Das stimmt schon. Also, ja, Quali. Ja, Quali. Oder so. Ja, also es ist manchmal schon, ja, es sind im Endeffekt mittlerweile, glaube ich, nicht mehr drei Profiligen, die wir eigentlich bräuchten, sondern 10. Eigentlich 3 und ein bisschen. Und das bisschen ist dann halt Bayern, Dortmund, man muss leider auch Gladbach nennen, auch wenn es mir wirklich schwer von den Lippen geht, weil ich war immer sicher, dass Stuttgart vor Gladbach steht. Aber die Zeiten haben sich geändert. Ja, ich würde aber Leverkusen schon noch geistig davor und auch Schalke noch. Leverkusen kann ich nicht ernst nehmen. Das ist ja auch ich finde, dass man mindestens eine Infrastruktur braucht, um in dieser Sonderliga mitzuspielen. Also, wenn man so eine Art Garageneinfahrt hat als Ortseingangsschild, ja, also das geht halt nicht. Ist immer wieder schön, wenn man zu Gamescom oder so fährt von uns, von Hannover aus, das einfach ist halt Leverkusen Autobahnabfahrt, wo dann auf einmal so ein relativ schmuckes Stadion steht und dann bist du auch schon wieder durch. Hast du das jemals überprüft, ob da bei der Ausfahrt wirklich danach auch eine Ortschaft kommt? Nee, habe ich nicht überprüft, aber werde ich nicht machen. Weil das könnte ja sein, dass das ein Riesen-Prank ist, also dass sich da irgendeiner einen Riesen-Spaß gemacht hat. Ja. Und da die Welt endet, an der Ausfahrt, da fällt man hinten runter. Ist das was für eine Hoaxilla-Ausgabe? Ich glaube, wenn wir da mal den Hoaxmaster fragen, ja, dann könnte das zutreffen. Du, ich muss aber trotzdem noch mal zu diesem Ebola-Ding kommen. Ja. Weil, also jetzt bin ich bestimmt wieder wahnsinnig zynisch oder so, aber es sind doch in Anführungsstrichen bislang 3000 Menschen daran gestorben. Weltweit. Weltweit, seit Anfang des Jahres. Das erscheint mir relativ wenig. Nichtsdestotrotz, die Krankheit ist wahnsinnig schlimm, klar. Also wenn du sie hast, dann 50-50 oder 60-40 oder es kommt drauf an, auf welcher Seite man liest. Aber insgesamt scheint es ja jetzt nicht das Mega-Todesvirus zu sein, das uns alle dahin raffen kann. Das ist kommt bei mir jedenfalls noch nicht so an. Warte mal, bis du das hast. Naja, logisch, klar. Wenn ich betroffen bin, ist es immer scheiße. Aber weißt du, wenn mich ein Meteorit erschlägt, ist es auch mir scheißegal, ob das sonst noch niemandem passiert ist auf der Welt. Es ist klar, ein persönliches Schicksal dann. Richtig, aber ich glaube, ich würde lieber von einem Meteoriten zermalmt werden, als an Ebola dahingerafft zu werden. Beides ist möglich, Chris. Also beides daher, ist möglich. Das eine ist mir aber definitiv lieber. Das glaube ich. Nee, aber das Ding ist, es wirkt auf mich nämlich so, als ob die praktisch in Afrika totales Chaos da erleben. Also, dass die überhaupt, ich habe heute mir eine Dokumentation angeguckt bei Vice über Ebola, wie das da abläuft. Da ist da so ein Reporter rumgerannt und hat da mal so ein paar Bilder gezeigt und ich denke die ganze Zeit, Alter, das ist ja kein Wunder, dass die das alle bekommen. Da sieht's ja aus wie im Schweinestall. Da sind ja die Türen sind alle offen, da liegt da mal ein Handtuch rum und hier schifft's mal rein. Und dann sagt er wäre im Krankenhaus. Da ist mir bald die Kinnlade runtergefallen. Dann habe ich mich ein bisschen informiert und habe festgestellt, dass Liberia, das ist doch das Land, das am schlimmsten betroffen ist von Ebola. Die hat ja auch den Namen mitgegeben, ne? Das ist ja die liberische. Das weiß ich gar nicht. Ja. Das kannst du mal sehen. Ja. Die hatten ja erst noch zwei Bürgerkriege gerade hinter sich und da herrscht ja sowieso Chaos. Die ganze Bevölkerung traut ihrer eigenen Regierung nicht und unterstellt denen die ganze Zeit, sie wären korrupt und ich sag mal so, es hört sich auch so an, als ob da was dran wäre. Also man hört so Geschichten, wenn du nicht die richtigen Leute kennst, dann brauchst du gar nicht ins Krankenhaus gehen. Hast du halt Pech gehabt, dann stirbst du halt irgendwo in der Straßenecke oder wenn du noch Glück hast, zu Hause im Bett, was wiederum scheiße für deine Angehörigen ist. Also das Hauptproblem scheint ja offensichtlich das Unwissen der Leute da zu sein und auch vor allem dieses marode Gesundheitssystem Das Hauptproblem ist, warum das der in den Breitengraden so explodiert ist, die Art und Weise, sich von den Verstorbenen zu verabschieden. Das kommt auch dazu. Ja, ne? Das ist ja die größte Katastrophe mit den Beerdigungen, dass man sich da erstmal großartig von dem Toten, der an Ebola gestorben ist, verabschiedet, sich da drüber beugt, betet und denen nochmal ein Küsschen gibt. Also da. Ja, mit dem Waschen, da hat das Waschen irgendwie so ein Riesenritual bei manchen. Ich weiß gar nicht, sind das dann, wahrscheinlich sind es Völker, also sagt man oder sagt. Nee. Stämme? Nee, das sind keine Stämme. Wir sind, glaube ich, hier, das ist noch unsere alte Kolonial-Denkweise, die wir beide immer noch drin haben. Immer noch, klar. Ja. Für mich ist Holland auch eine Kolonie. Richtig. Ja. Nee, aber finde ich schon krass, dass die mehr oder weniger daran scheitern, das Ding in den Griff zu bekommen. Oder vielleicht gerät es jetzt außer Kontrolle, aber warum es außer Kontrolle gerät, scheint wirklich. Der Hauptgrund scheint wirklich zu sein, dass das Gesundheitssystem nicht vorhanden ist. So muss man es ja eigentlich sagen. Dass das Gesundheitssystem katastrophal da ist und dass die Leute so unaufgeklärt sind in Sachen, machen wir mal doch mal lieber eine andere Art und Weise, Tschüss zu sagen von dem Toten, als so, wie es jetzt aktuell ist. Wobei, also die Doku, die ich gesehen habe, da wirkten die Leute, mit denen gesprochen wurde, gar nicht so unaufgeklärt. Ah, das nehme ich mal zurück. Einer war in so einem Viertel. Ja, so ein Junge war in so einem Viertel und dann sagt der Reporter so, gibt's denn bei euch schon Ebola-Fälle? Nö, gibt's noch keine, bei uns gibt's kein Ebola. Und dann sagt er so, es ist halt so, dass, was weiß ich, hier zwei Straßen weiter, da ist der Hans Dampf gestorben und der hatte auch Ebola. Nee, der hatte nur Durchfall, das war kein richtiges Ebola. Bei uns gibt's keins, wir waschen uns immer die Hände, hat der gesagt. Mhm. Also sprich, er wusste offensichtlich, was er machen muss, so, also weißt du, Hygiene, pipapo, und hat das dann, also so wirkte das auf mich, gleichgesetzt mit, ja, wenn ich mir immer die Hände wasche, dann kann ja auch nichts passieren. Also, da scheint ja dann auch so ein Bildungsproblem dann noch zu... Ja, das ist es. Ja, zu herrschen und das alles zusammen sorgt dafür, dass diese Krankheit so eine Riesenkrise auslöst. Echt krass. Hätte ich nicht gedacht, dass wir sowas... Mit Ebola hätte ich nicht gedacht, dass wir sowas... Ebola, haben. Ja, es wirkte schon vor 10 Jahren so wie so ein alter Hut, ne? Der eigentlich unter Kontrolle zu scheinen. Es wurde uns immer gesagt, ja, also es ist jetzt nicht so, dass sich Ebola überträgt wie ein Schnupfen und wenn man da Fälle hat, stellt man die Leute unter Quarantäne und hält die praktisch von auch ihren Angehörigen fern und dann kriegt man das relativ schnell wieder in den Griff. Und genau das Gegenteil scheint ja der Fall zu sein. Ich habe gerade eine E-Mail von GameStop gekriegt. Oh, da los jetzt. Ich solle bitte Drive Club kaufen. Sollst du? Soll ich? Ja, würde ich mich, also... Würde ich nicht machen. Ich freue mich aber auf die Beta oder was das da ist. Nee, das ist ja schon ein richtiges Spiel, ne? Ja, Demo nennen sie es. Es ist eine Demo, ist glaube ich ein bisschen mehr, ne? Es ist ein bisschen mehr, aber es nennt sich Demo. Es nennt sich Demo, kommt morgen raus. Kommt morgen raus, am 10. Ach so? Mein letzter Stand war am 8. Am 8? Am 8. Dann kommen die neuen PlayStation Plus Inhalte, war mein letzter Stand. Und da gehört es doch dazu. Was gehört denn da noch dazu? Ja, dieses komische eine Indie-Spiel, oder das sind zwei Indie-Spiele. Eins sah ganz gut aus, das andere sah scheiße aus. Das andere war so ein... Kriegen wir 3 Spiele für PS4? Ja, 3 Spiele. Oh. Aber das dritte, das sah halt wieder so aus wie Velocity oder so, dieser Stil. Wobei Velocity mir eigentlich ganz gut gefallen hat, muss ich sagen. Ist mir aber dann irgendwann zu schwer, muss ich sagen. Bis 25 bin ich gekommen. Klickt bei mir die Synapse weg. Also, bei 25 hat's bei mir jetzt aufgehört. Also, wenn es dann da rumgeht, ja, doch, das Teleportieren ging alles noch, aber dann musste ich mich zu häufig teleportieren und dann wusste ich gar nicht mehr, wo ich bin. Dann bin ich schreiend aus dem Haus gerannt und ja, jetzt bin ich wieder hier. Aber ich freue mich auf Drive Club, aber auch auf die Demo, dann wenn sie so heißt. Da kann man ja auch Clubs richtig beitreten und so. Oder Crews? Nee, Clubs, ja. Ja, das es soll irgendwie zwar nur 10 Fahrzeuge geben und ein paar wenige Missionen, aber insgesamt genügend Inhalte zum Spielen, um sich wirklich ein Bild zu machen. Und ich glaube, dass die Taktik aufgehen könnte. Also wenn mir das Spiel richtig Spaß macht und... Dann kannst du es für 49 Euro upgraden. So, und das finde ich ist ein okayer Preis für ein geiles Spiel, muss ich dann dazu sagen. Also es muss halt schon, muss mich schon vom Hocker reißen. So wie, war das Forza Horizon, ja, genau. Das so ist natürlich der Shit, das Spiel, ey. Das hast du auch ein bisschen durchgeatmet, als der Facebook-Fotobeweis kam, dass Claudia und Stefan Effenberg wieder zusammen sind? Sind sie wieder zusammen? Ja, Gott sei Dank. Das ist ja gut in diesen Zeiten mit Ebola und so. Dann da rafft man sich nochmal zusammen. Ja. Gerade Stefan und Angela. Oder wie heißt Claudia. Claudia, da musst du schon ein bisschen... Claudi. Aber da freue ich mich auf Drive Club und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass die jetzt die Crew verschoben haben, aber dann habe ich mitbekommen, dass es ja nur bis zum Dezember verschoben wurde und dann dachte ich, ach nö, dann passt ja wieder. Findest du The Crew geiler als Drive Club? Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich hätte gerne mal die Beta gespielt, aber ich wurde bislang nicht auserkoren, Beta-Spieler zu werden, aber es gibt nochmal eine Beta, im November gibt es nochmal eine Beta-Aktion, dann hoffe ich, dass ich da dabei bin. Aber das, was ich gesehen habe von The Crew, fand ich reizvoll, aber es könnte auch schnell langweilig. Ich meine, der Reiz ist. Du ja das, wo du durch die ganz USA fährst, ne? Ja, und so diverse Missionen machen kannst. Und das Geile muss ja wohl irgendwie sein, du cruist da irgendwie so durch die USA und da, deine ganzen anderen Typen mit dir mit auf der Map. Also so die Online-Spieler und so. Und dann entwickeln sich zum Beispiel, wenn da vier sich zufällig zum selben Zeitpunkt irgendwo treffen, kannst du ein Rennen starten und so. Also die Idee finde ich ja schon mal geil. Aber das richtig Geile an The Crew finde ich eigentlich, dass wenn du, was weiß ich, zum Beispiel aus New York kommst oder von mir aus Chicago oder so und du fährst dann praktisch durch die Stadt, die du kennst, dann ist das nochmal geiler als für uns, die jetzt, außer New York und von mir aus Los Angeles nicht allzu viel kennen auf der Landkarte in den USA. Gerade so die Zwischenräume sind ja dann doch nicht so. Meinst du für den zweiten Teil, The Crew 2 Germany? Das könnte man machen. Wenn dann vielleicht eher Europa, aber ich glaube, da sind zu viele Straßen. Ja, und zu viele Ebola-Krisengebiete. Das könnte sein. Dass und sowieso da, Krisengebiete. Oh, das ist auch nochmal ein Thema. Pass mal auf. Das mit Ukraine ist ja, scheint ja nicht mehr vorhanden zu sein, das Problem. Nee, das in den Medien jedenfalls nicht. Ja. Ich glaube, vor Ort ist es noch relativ relevant. Aber habe ich heute was mitbekommen, das hat mich zum Nachdenken erregt. Und zwar haben wir doch alle so einen riesen Affen gemacht, dass die Russen da mitmischen und eingreifen und so, ja, und dass es so nicht geht. Und jetzt, es kann auch sein, dass ich einfach wieder zu blöde war und es nicht kapiert habe, aber so wie ich es verstanden habe, schickt oder möchte Deutschland jetzt Drohnen zur Überwachung in die Ukraine schicken. Ja, aber was ich da nicht verstehe, haben wir denn schon Drohnen? Das ist die erste Frage, oder vielleicht müssen wir die von den Russen kaufen? Man weiß es nicht. War da nicht das Thema, dass Ursula geile Drohnen kaufen wollte, aber die, nee, wer war denn das? Das war Ursula, ne? Nee, also das Drohnenproblem nahm seinen Anfang mit de Maizière. Als der Verteidigungsminister war und mit diesem Eurohawk da seine Tests durchführen wollte und dann wurde festgestellt, Moment mal, die haben ja gar keine Fluggenehmigung zum Testen. Irgendwie die Geschichte, aber das möchte Ursula, möchte das ja, also Kampfministerin Ursula muss man sie, glaube ich, mittlerweile nennen. Kriegsministerin. Kriegsministerin sogar, okay. Sie möchte das jetzt wieder aufnehmen, dieses Projekt und möchte auch den Eurohawk flugfähig machen. Kennst du dieses Meme von den Ludos und dem Eurohawk? Nee. Da sitzt der Günther, ist am Telefon, ruft die Ursula an. Eurohawks, habt ihr welche? Peter! Haben wir Eurohawks? Dann steht er da auf so einem riesigen Schrottberg. Moment! Nimmt so einen Haken irgendwas und popelt da irgendwo an so einem Berg rum. Haben wir! Hat er natürlich. Fand ich schön, habe ich mich gefreut. Rest in peace, Günther Ludolf. Das war der ganz dicke. Aus Günther. Ja, also es gibt ja keinen dicken mehr. Ja, ich weiß, aber mit der Zottelmütze da auf dem Kopf immer. Nee, mit der Zottelmütze, nee, das war der immer nur Kaffee und Zuckerkaffee getrunken hat. Mit Zottelmütze meinte ich diese Haare. Ach so. Diese Abnehmen waren grundsätzlich dessen mehr absurd, finde ich ekelhaft. Ja, finde ich auch. Also gerade jetzt sollte man sich eher was drauf essen. Ja, bei der Jahreszeit, wirklich. Vielleicht mal ein Meerschwein mehr essen als sonst. Also sie wollen da jetzt wirklich Drohnen hinschicken. Darüber wird ja heute ist ja großer Heute ist ja großes Fraktionshappening in Berlin. Also ich dachte, heute ist der Weltdrohnentag. Nee, nee, das nicht, aber Franz-Josef-Happening. Nee, Fraktionshappening. Und da wird dann darüber verhandelt, was da jetzt so alles möglich ist da. Unter anderem wird darüber verhandelt, was in der Ukraine möglich ist, aber auch die Autobahnmaut wird ein Thema sein und lauter anderer Quatsch. Aber was ich jetzt sagen wollte, ich stelle mir vor, wenn die Russen da einfach mal ein paar Drohnen rübergeschickt hätten. Mhm. Also ich bin wirklich weit davon entfernt, einer dieser, ja, da haben doch die Russen recht und ja, also für mich ist das auch nicht der richtige Weg. Aber ich finde es schon merkwürdig, dass man das, was man mehr oder weniger einfordert von der in Anführungsstrichen Gegenseite, sich nicht da einzumischen in diesem Konflikt, jetzt also aus meiner Sicht dann im Endeffekt selber macht. Oder verstehe ich das falsch? Verstehe es falsch. Verstehst du es falsch. Genau, darauf können wir uns eigentlich einigen. Immer mehr als du, sagt die Ursula immer zu mir. Immer eins mehr als du. Nee, aber das finde ich komisch. Ich bin ja gerade auf Süddeutsche. Was ist da so los? Dass die IS jetzt richtig moved, ne? Die machen richtig jetzt, also die haben jetzt richtig Bock, habe ich das Gefühl. Hast du das mit Kobane mitbekommen? Ja, ja, dass die da jetzt schon mehrere Stadtteile eingenommen haben. Das finde ich schon merkwürdig, gab es diese Geschichte, die ISIS, die gab es vor 8 Monaten, gab es sie gar nicht. Und jetzt sind sie anscheinend schon so strukturiert, dass sie echt schon strategisch irgendwelche Stadtteile und so einnehmen können. Also gefühlt gab es Ebola vor der ISIS oder vor IS. Ja. Aber IS hat viel mehr Tote gefordert. Das würde ich mal behaupten. Nee, aber das finde ich auch ein bisschen. Weißt du, was ich so merkwürdig finde, ist, mir wurde am Anfang immer so klar gemacht, dass das mehr oder weniger so Hipster-Muslime sind. Terroristen sind. Ja, genau, Terroristen sind. Aber die scheinen ja doch gewisse Skills irgendwie zu haben, um praktisch mal so ein ganzes Land zu überrennen. Also erstens, wo kommen die Waffen her? Muss man sich natürlich fragen. Mir war jetzt nicht bekannt, dass Syrien denen die Waffen einfach so überlässt. Also sonst hätten das ja vielleicht schon im Bürgerkrieg der ein oder andere Gegner versucht, die Waffen sich einfach so relativ leicht unter den Nagel zu reißen. Sprich, hier muss man vielleicht dem Gerücht mit Katar und Türkei und sowas ein bisschen nachgehen. Ich weiß nicht. Also man hört ja da immer nur so, angeblich würde Katar die IS unterstützen und so. Aber mit welchem Grund? Es ist alles so völlig undurchsichtig, finde ich. Ich habe auch lange kein Politikschissel mehr podcastmäßig gehört, muss ich sagen. Ja, ich glaube aber, es ist wirklich sehr undurchsichtig, weil man fragt sich ja zum Beispiel auch mit den Türken, ja, müssten die sich nicht eigentlich jetzt in die Hose scheißen, wenn diese Terroristen, denen es nur darum geht, ihren Glauben in die Welt zu tragen und alle zu ermorden, die anders denken, müssten die sich nicht in die Hosen scheißen, wenn die direkt vor der Grenze stehen? Wäre nicht jetzt eigentlich ein Zeitpunkt, wo ich, wenn es da wirklich, sag ich mal, ein Problem für mich gäbe, mal zuschlagen sollte oder, weißt du wie, also dafür bleiben die doch da relativ ruhig an ihrer Grenze. Ja, sowieso. Sehr. Aber ich verstehe es nicht. Ja, ich höre halt von Kurden, die ich kenne, höre ich halt immer wieder, ja, was ihr hier nicht mitbekommt, ist, dass die Kurden, also die Flüchtlinge, nicht in die Türkei lassen, aber gleichzeitig die ISIS oder die IS-Terroristen, ja, die dann lustigerweise zu Touristen werden, nämlich die von der Türkei aus dann nach Syrien einreisen, die lassen sie über die Grenze. Wenn das der Fall ist, wäre schon ein bisschen auch wieder merkwürdig, oder? Ja, absolut, das ganze Ding ist merkwürdig. Hast du dieses Video-Footage von den deutschen IS-Leuten oder ja, von den deutschen IS-Leuten, die da jetzt irgendwie, also Deutsche, die sich denken, Islamismus ist ganz geil oder extrem. Ich hab dazu was gesehen, ob es jetzt genau das Video war, weiß ich nicht, aber ich habe das wo der einer erzählt hat, ja, im Koran, da steht ja schon irgendwie drin, dass man der Frau, also grundsätzlich mal schon sagen sollte, wo es lang geht. Und da hat er gesagt, ja, aber wenn man zuschlägt, dann muss man auch drauf aufpassen, dass da keine Druckstellen kommen. Hat er ernsthaft so gesagt? Hat er, ich schwöre es dir, O-Ton. Man muss aufpassen, wenn man die Frau schlägt, dass es keine Druckstellen gibt. Ja, da kann man froh sein, dass der jetzt weit weg ist. Sadat Sumuncu hat darauf gesagt, dass dass er es versucht hat und dass es unmöglich ist, eine Frau richtig zu schlagen, ohne dass es danach Druckstellen gibt. Ja, und wenn es also, einer probiert, dann ist es Serdar. Er schmiert ein bisschen ab, finde ich, Serdar. Ich mag ihn nicht mehr ganz so. Oh, habe ich schon lange nicht mich mehr mit beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sein. Also, ja, weißt du, die Zeiten sind so ernst, da möchte ich gar nicht lachen. Ja, ist verständlich. Ja. Aber das finde ich alles, also ganz verrückte Zeiten irgendwie. Allein dieser Ukraine-Konflikt, den habe ich noch gar nicht richtig verarbeitet, weil ich den bis heute, ist mir das ein Rätsel, wie ein Land, in dem noch vor 2 Jahren eine Europameisterschaft stattfand, war das die letzte? Was denn? Europameisterschaft? In der Ukraine? War das 2012? Das war die Polen-Ukraine-Ding. So, vor 2 Jahren war da noch eine Fußball-Europameisterschaft und alles war super und es war ein völlig normales europäisches Land. Und heute habe ich das Gefühl, dass das so eine Art, so eine Art Libanon geworden ist mitten in Europa. Also das ist mir ein völliges Rätsel, wie sowas passieren kann und wie man da relativ machtlos auch daneben steht und sich sowas mit angucken muss. Ja, was heißt machtlos? Man muss ja immer abwiegen aus Hilfe und was verbaue ich mir, wenn ich der einen oder anderen Partei oder Gruppierung oder Seite was Negatives zufüge? Weil den Russen, den möchtest du eigentlich schon in den Arsch treten, hast aber damit auch mit großen Nachteilen zu kämpfen. Aber warum möchte man denen in den Arsch treten? Warum? Ja. Naja, denk doch mal nach. Krim. Ja, ich verstehe. Ja, klar, das kannst du so nicht abziehen, was die Russen da gemacht haben. Klar. Ja. Aber ich verstehe auch die Angst oder die vorgeschobene Angst. So muss man ja, sagen. Ja, aber ich glaube, das ist ein Eiertanz. Ich glaube, das ist Mittel zum Zweck. Ich glaube, das ist Mittel zum Zweck, dass die Ukraine sagt, dass die Russen sagen, ja, wenn wir jetzt hier da nicht eingegriffen hätten, dann hätten wir ein Problem gehabt, so mit diesem Zugang praktisch, mit dem Hafenzugang, den sie da in der Krim hatten und so. Da, das glaube ich, ist das sagen die halt, damit sie überhaupt irgendwas sagen. Aber der Punkt ist doch, glaube ich, dass man das viel früher hätte mal irgendwie miteinander verknüpfen müssen und ein bisschen absprechen müssen, das ganze Thema. Ich meine, also verständlich ist das schon, dass die Russen sagen, Leute, beim besten Willen, aber die Ukraine ist der letzte Puffer zwischen uns und, weißt du? Mhm. Ich sag jetzt bewusst nicht der NATO, weil die NATO ist halt kein Land, sondern ist halt ein Verbündnis, mittlerweile, glaube ich sogar schon. Nee, also deswegen. Ein Zerrbündnis. Es ist halt alles so merkwürdig, was da gerade so abgeht. Wie findest du denn in der Hinsicht die Storyline um Rusev? Findest du das ein bisschen pikant? Thin Red Line? Nö, eigentlich nicht. Weil der Konflikt wirkt auf mich sowieso so, also der Konflikt zwischen den westlichen Staaten und Russland, der besteht für mich persönlich gar nicht so, wie er vielleicht vor 30 Jahren mal vorhanden war. Weißt du, also als für uns oder für viele klar war, die Russen sind der Feind und für die Russen war klar, okay, der Westen, USA, Deutschland, England, so, das sind unsere Feinde. Das wirkt für mich überhaupt nicht so. Für mich wirkt das alles wie so ein politisches Machtspielchen, was da stattfindet. Aber die Bürger an und für sich, die denken, glaube ich, auf beiden Seiten irgendwie, Alter, seid ihr noch ganz dicht im Kopf oder was? Weißt du, so, das wirkt so überflüssig, dieses Problem. Es hätte, glaube ich, also jetzt sind wir schon da, wo wir sind, klar, aber man hätte das, glaube ich, vor ein paar Jahren irgendwie ohne diese ganzen Todesopfer haben können. Und also, weißt du, eine Einigung, sage ich jetzt mal so. Es geht ja wirklich darum, dass sich die Russen da irgendwie so ein bisschen verarscht vorkommen vom Westen, die praktisch immer näher an die Grenze ranrücken, der Russen. Da kotzt die irgendwie an. Weil es immer mehr NATO-Staaten gibt, oder was? Ich glaube, es geht da auch schon um dieses Handelsabkommen mit der EU dann und so. Mit der Türkei, oder was? Nee. Die Ukraine wollte doch jetzt irgendwie da, oh, das ist jetzt aber extremes Halbwissen. Die wollten doch da jetzt, oder haben jetzt dann auch beschlossen, dass sie da so mit der EU, mit so Sonderhandelsvereinbarungen haben mit der EU und so. Ja. Und das schadet ja irgendwie den russischen Produkten oder sowas in der Art. Also das wirkt halt alles nur so so konstruiert, irgendwie so, ich sage jetzt nicht, dass das irgendjemand lenkt oder so ein Scheiß, aber es wirkt so von außen betrachtet so unnötig, der ganze Konflikt. Mag ja sein, dass im Land irgendwie da Spannungen vorhanden sind und dass sich Regionen dann nicht ganz grün sind, aber selbst da wirkt es auf mich so als, also ich habe jetzt in ganz vielen Interviews gehört, dass Leute gesagt haben, uns ist mittlerweile scheißegal, ob hier Ukrainer sind oder Separatisten, wir wollen einfach nur unsere Ruhe haben. Mhm. Also da scheint es ja keine Ideologie zu sein, die da vorherrscht in der Bevölkerung. Sonst würden sie ja klipp und klar sagen, bis aufs Blut und weiß der Teufel. Also zum Beispiel in Kobane, die Leute äußern sich anders, die Kurden. Die sagen nicht, uns ist das jetzt mal egal. Weißt du, da scheint ja mehr dahinter zu stecken. Und in der Ukraine wirkt das so, als ob da so ein Stellvertreterkrieg geführt wird eigentlich im Land selber. Ja, aber wie willst du denn da in der Geschichte eingreifen? Eingreifen ist ja immer dann noch ein Stück weit mit Gewalt verbunden. Ich kapiere den Konflikt nicht. Ich kapiere nicht, wie ein Land sich selber so kaputt machen kann. Das ist, also, weißt du, diese Eskalationsstufe oder die Spirale, wie schnell das praktisch zu solcher Gewalt geführt hat, Also die Demonstration, okay, ja, da sind wir uns, glaube ich, drüber einig, wenn die Leute da demonstrieren, ist das okay. Dann hieß es aber, und da kann ich jetzt auch nicht sagen, ob das stimmt oder so, aber man hat häufiger gehört, dass diese Demonstranten am Maidan gar nicht die Masse in der Ukraine widerspiegeln, sondern dass es halt mehr oder weniger so ein paar verrückte Rechte sind, ein paar Linke und, also weißt du, die halt zufälligerweise dasselbe fordern, nämlich Timoschenko, nee, wie hieß der Idiot früher? Timoschenko war ja die Alte mit dem Dutt auf dem Kopf. Ja, wie hieß denn der Typ nochmal? Ist egal, den ehemaligen ukrainischen Präsidenten halt da irgendwie vom Thron stürzen wollten. Das war auch so ein Zweckbündnis. Aber sie würden nicht die Mehrheit der Ukrainer widerspiegeln. Habe ich ein paar Mal gehört, jedenfalls, in Interviews. So, dann gelang dieser Umsturz, der ja auch schon irgendwie merkwürdig war. Also weißt du so, der flieht da mit dem Helikopter und meldet sich auf einmal aus Moskau. Mhm. Also das war ja, das hat ja gewirkt wie in einem Film und nicht wie, also so stellt man sich das ja nicht vor, wenn man demokratisch versucht, da irgendwie was in die Wege zu leiten. So, dann stellt sich heraus, dass der neue Vogel da mit der Brille auch nicht der allerhellste ist und wohl, ja, ein bisschen schwierig auszusprechen, aber er scheint einen leichten rechten Touch zu haben, sage ich jetzt mal. So, wo man sich auch wieder fragt, okay, also ich glaube nicht, dass das die Mehrheit wollte, dass sie so einen Typen da jetzt sitzen haben oder sitzen hatten. Der war ja nur so ein Übergangsvogel. Also, und jetzt ist da so ein Schokoladenkönig auf einmal da. Das wirkt alles total bizarr auf mich. Und ich blick da halt null durch. Ich verstehe den Konflikt ab einem bestimmten Punkt dann nicht. Das macht mich ganz blöd im Kopf, sowas. Ja, Konflikte machen dich ganz blöd im Kopf. Ja, ob da haben wir noch die beste Position in Deutschland hier. Noch. Dass wir nur blöd im Kopf wären. Noch, meinst du? Naja, ich glaube nicht, dass Deutschland... Glaubst du denn, Deutschland ist ja jetzt erhöht ein Terrorziel? Ach, für sowas. Ich hab, ganz ehrlich, ich hab so Terroranschläge in Europa, habe ich... Madrid, London, also als wenn es keine gäbe. Ja. Zwei. So, ja, und dafür habe ich meine komplette Freiheit aufgegeben, darf nichts mehr im Flugzeugen zum Trinken dabei haben, muss am Flughafen 3,5 Stunden früher da sein als sonst. Darf jetzt im Flugzeug, aber ins Internet. Wenn's geht, ja. Nee, aber also das steht für mich in keinem Verhältnis. Also ich habe, also pass mal auf, ganz einfach. In Deutschland haben wir mehr Leute durch Nazi-Terror verloren als durch islamistischen Terror. Ja. Ja. Zahlen lügen nicht, auch wenn man das eigentlich nie machen sollte, dieses Aufregen. Ja, du hast ja in jedem Land wahrscheinlich Household-Problems, die dann irgendwie mit diesem globalen IS-Thema immer ein bisschen größer sind oder so. Na, hast du das Gefühl oder hast du die Angst davor, dass jetzt hier in Deutschland Terroranschläge drohen? Nein. Überhaupt nicht. Ich habe davor keine Angst. Also ich habe erst einen HR2 der Tag darüber gehört und da meinte halt immer irgend so ein Typ, dass es schon drastisch jetzt die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass es in Deutschland Terroranschläge gibt. Aber gefühlt hat sich da nichts getan in den letzten Jahren. Aber im Verhältnis zu was sind die gestiegen? Also ich meine, warum ist die Gefahr jetzt größer als wie vor 5 Jahren? Ich meine, die Fronten waren doch schon immer klar. Es ist jetzt nicht so, dass du hast jetzt die IS neu. Ja, klar, aber es war jetzt nicht so, dass sich Taliban? Anschlagswillige, sage ich jetzt mal, gedacht haben, Mensch, auf welcher Seite steht denn Deutschland eigentlich? Das war ja eigentlich relativ klar immer. So. Also ja. Das heißt, wenn jemand einen Terroranschlag machen möchte, dann hört man ja auch immer wieder, das sind dann so Einzeltäter, die dann praktisch, wie damals in Frankfurt am Flughafen, der da die Also nicht am Bahnhof? Nee, am Flughafen, als er die US-Soldaten da im Bus erschossen hat. Ach so. Ja. Die Geschichte, das war ja auch so ein Typ, der halt sich über Internetvideos irgendwie so dann als Al-Qaida-Krieger gefühlt hat und dachte, er müsste jetzt mal ein Zeichen setzen. Und so wie ich das ja immer mitbekomme, ist das die größte Gefahr. So Einzeltäter, sag ich mal, kleine Zellen. Irren. Ja, genau, die denken, Mensch, das ist, da, jetzt muss mal hier was passieren. Jetzt auf YouTube sagen, so ihr müsst eure Frauen so schlagen, dass keine Druckstellen entstehen. Zum Beispiel. Ja. So, und ich glaube, die Gefahr, die besteht schon immer, aber es ist trotzdem ja nie was passiert. Also besteht es ja de facto dann nicht. Also ist ja noch nie was passiert. Also besteht ja eigentlich gar keine Gefahr. Ja, dann, Gefahr das muss, besteht. Ja, dann muss ja ich ja vor allem warnen. Dann kann ich ja vor allem, weil de facto ist hier in Deutschland noch nie was passiert. In Europa gab es 2 Terroranschläge von Islamisten. Ja. Ja. 2 große. Es gab sonst noch irgendwelche in der letzten Zeit, nicht, dass man da irgendwas vergisst. Ich meine, in Norwegen die Geschichte, das war ja ein Rechtsradikaler. Ja, gut, das kannst du, muss kannst auch du nicht dazu zählen. Nicht dazu zählen. Und diese angeblich verhinderten Anschläge, die haben sich ja dann auch, also das war nicht ja auch lustig, da hieß es, ja, wir haben 9 Anschläge verhindert. Ja, welche waren das genau? Kann man jetzt so direkt, kann man gar nicht, also, na, waren nur 2. Ja, und wie war das? Da war doch der eine beim CIA in dieser einen Gruppe mit drin, das war doch so ein bisschen, ja, naja, auf jeden Fall, das funktioniert hier mit der Frühwarnung. So, also. Ja, andererseits kann man sagen, natürlich, das ist einfach nur Geschnacke von der Regierung. Andererseits kann man natürlich auch sagen, ja, geil, wenn es funktioniert. Na, du kannst halt geil Gesetze durchdrücken, die für uns negativ sind, aber für eine Regierung ganz praktisch. Ja, klar. Das ist ja das, vor was ich am meisten mir Sorgen mache, sage ich jetzt mal so, dass die Gesetze, die jetzt neu beschlossen werden, in Zukunft irgendwann mal den falschen Leuten in die Hände fallen und die dann davon profitieren. Weißt du, also, dass wir mal eine Regierung haben könnten, die andere Absichten hat als die jetzige und dann diverse Möglichkeiten halt ausnutzt. Die bestehende Strukturen oder Systeme. Ja, man kann es ganz konkret sagen. Stell dir mal vor, also nicht, dass es jetzt. Ist das die AfD-Bombe? Vielleicht nicht, aber stell dir mal vor, dass so eine stell dir mal vor, sowas hätte es gegeben zur SED-Zeit. So ein Überwachungssystem, wie wir jetzt uns selber geschaffen haben. Ja. Ich habe am Wochenende Kesslers Expedition geguckt. Kennst du das? Kesslers Expedition? Nee. Das mit diesem Michael Kessler, den von Switch. Den mit der Nase, richtig? Nase, ja. Und der macht halt immer so eine, der reist halt durch Deutschland, immer irgendwie auf dem Boot oder so, von A nach B, bla. Und jetzt ist er in der aktuellen, oder das war ein Zweiteiler, so 82 Minuten. Da ist er aufgrund des 25th Anniversary an der West- und Ostdeutschen Grenze lang gefahren und hat halt immer Leute beschnackt, so, die da halt noch leben oder da hingezogen sind, und er hat auch mal da mit denen darüber gesprochen, was sich so getan hat, und echt, immer wenn er dann auf die ehemals Ostseite gesprungen ist, 90%, sagen wir mal 80% der Leute, mit denen er gesprochen hat, die waren halt echt der Meinung, so, es war halt echt besser früher, ne? Ja, ist halt Quatsch. Also ich meine nicht, dass er das berichtet, sondern also wer sowas erzählt. Er war ja auch nicht vehement dagegen, sondern er hat halt profunde Fakten geliefert, warum es eigentlich doch gar nicht so geil war in der DDR. Ja, da kann ich mal meine Mutter einladen zur nächsten Hashtag-Folge, dann kann die mal davon berichten. Oder meinen Vater, der halt einfach mehr oder weniger in einem Kuhstall. Deinen Vater hätte ich gerne mal an dieser Sendung. Ja, naja, müssen wir vielleicht mal anrufen. Dann vielleicht doch mal in die Explicit durchziehen hier bei iTunes. Nee, aber diese Diskussion, man hört das ja immer wieder. Interessant, waren das jüngere Leute oder ältere? Ältere. Das ist merkwürdig, weil gerade die also die haben erlebt, wie ich kann davon ja gar nicht richtig berichten. Ich war ja erst 8 Jahre alt und mit 9 bin ich dann hier in den Westen gekommen sozusagen. Ich kann gar nicht davon berichten so richtig, aber mit allen Familienmitgliedern, mit denen ich mich unterhalten habe, die davon berichten können, also da gibt's keinen, der sagen würde, Mensch, früher war ja alles besser. Vielleicht was jetzt so Arbeitsplatz oder so angeht, ja, oder Zukunftssorgen. Das war auch das Hauptding, Zukunftssorgen und Arbeitsplatz. Ja, natürlich ist das, aber selbst da hat der eine, der war 8 Jahre, war Grenzbeamter. Naja, wie das, heißt der? Ja, okay, ja, Grenzbeamter. Ja, da hast halt, bist halt safe so berufsmäßig. Und jetzt ist er halt, möchte da irgendwie niemanden zu nahe treten. Jetzt ist er halt Trucker. So. Und ja, er hat halt gesagt, das ist früher geiler für ihn. So, mit Sicherheit ist das ein individueller Fall, dass es bei ihm definitiv geiler war, da irgendwie auf irgendeinem Turm zu stehen oder so. Aber echt, so der Querschnitt der Ostdeutschen, ehemals Ostdeutschen, die er da beschnackt hat, die waren echt der Meinung, es war früher schon geiler. Sie hatten alles, ihnen hat nichts gefehlt. Mhm. Natürlich, wenn man nicht weiß, was einem fehlt, dann fehlt einem auch nichts. Aber doch, man wusste ja, was fehlt. Zum Beispiel, wenn du mal ein Haus bauen möchtest und du 8 Wochen auf Zement warten musst oder deine Badewanne gegen 16 Steine tauschen musst, da weißt du, was dir fehlt. Wusstest du, bei euch gab's ja auch, das habe ich neulich erfahren von meinem Chef, mit dem Toast Hawaii aus der DDR, das wurde bei euch gebannt, sag ich mal. Das durfte nicht Toast Hawaii genannt werden, weil es zu viele Fragen aufgeworfen hat. Also ich hab's definitiv bei uns auch nie gegessen. Ich es hieß bei euch aber anders. Es heißt anders. Wir können es ja mal kurz verrat's mal noch nicht. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ob ich meine Mutti anrufen kann. Ach so. Die weiß das bestimmt. Oh, mal hier gucken. Okay. Das fand ich ganz witzig. So, sie haben solche krassen Sachen wie so ein verdammtes Toast Hawaii einfach umbenannt, weil es einfach Fragen aufwirft, was denn Hawaii ist. Aber du weißt nicht mehr, wie es heißt? Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Guck mal, ich versuche mal meine Mutti hier anzurufen. Kann ja mein Chef mal anrufen. Ob die das weiß. Mhm. Weil die hat ja in der DDR als Lehrerin gearbeitet und da gab es ja auch eine Kantine. Vielleicht gab es da irgendwie mal einen Toast Vladivostok. Klingeln tut schon mal. Weil meine Mutter ist immer. Ich hab den Namen. Okay, klar. Ja. Hallo? Ja, hallo? Hallo, ja. Ich bin's. Ja, Enrico. Ja, das bin ich. Oh. Das ist mein Name. Hallo. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ich bin's. Ja. Du, ich habe ja noch einen Bekannten mit in der Leitung. Nicht erschrecken. Wir diskutieren gerade über eine Frage. Und zwar, in der DDR gab's ja das Wort Toast Hawaii nicht. Du weißt, was Toast Hawaii ist, oder? Ja. Wie hieß das in der DDR? Das hieß auch Toast Hawaii. Nein, da bist du doch sofort nach Bautzen gekommen, wenn du Toast Hawaii gesagt hast. Nee. Hawaii. Chris, sag mal, wie das heißt. Hallo, Mama von Enrico. ich arbeite in der Gastronomie und mein Chef, der hat mir gesagt, dass in der ehemaligen DDR man nicht Toast Hawaii sagen durfte, weil es so viele Fragen aufgeworfen hat. Es hieß bei euch Karlsbader Schnitte. Kann das sein? Also ich kenne es als Toast Hawaii, aber ich kenne auch Karlsbader Schnitte. Aber damals hieß es auch schon Toast Hawaii bei euch? Ja. Also was ich mich gerade frage, wo wir überhaupt die Ananas her hatten? Ja, die Ananas, die gab's schon. Da musstest du halt entsprechend am Laden sein, zum richtigen Ort, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und hast auch eine Dose Ananas gekriegt. Weißt du noch, als ich mein Bayern-München-Schweißband verkauft habe in der Kaufhalle? Weißt du noch, als ich meine Sachen zusammengesammelt habe und mich in die Kaufhalle gesetzt habe, um Sachen zu verkaufen für die Kinder in Afrika? Hast du das gemacht? Das weißt du nicht mehr. Ja, du hast mich da abgeholt. Weil dich klar weiß ich das noch. Ja, weißt du das noch? Da hat dir irgendjemand gesagt, hier, dein Sohn sitzt in der Kaufhalle und verkauft da Sachen auf einer Decke. Stimmt's? Das war ich. Das hat mir jemand gesagt, wenn du das sagst. Ja, weißt du das nicht mehr? Ob mir das jemand gesagt hat? Ja. Du hast mir das so erzählt. Das sind alles Lügen, die mir hier gesagt wurden. Und nein, wir hatten noch aber du überfällst mich jetzt, das kann ja sein, dass ich das ja auch nicht mehr weiß. Ja, macht ja nichts. Aber wir hatten nämlich gerade eine schöne Unterhaltung, weil wir haben eine Dokumentation gesehen, irgendwie so an der Grenze, jetzt 25 Jahre später. Und die Mehrheit der Ossis, sage ich jetzt mal, haben alle gesagt, Mensch, oder viele haben davon gesagt, dass früher alles viel besser war und dass sie das eigentlich gar nicht so scheiße fanden früher. Da habe ich mir gedacht, also wenn ich mir überlege, was meine Eltern auf sich genommen haben, um da abzudüsen, da könnte ich mir fast vorstellen, dass du dem widersprechen würdest, dass früher alles besser war. Also das sehe ich nicht so. Also dass es früher alles besser war, sehe ich nicht so. Nee. Noch was anderes? Hast du dich schon irgendwie gegen die zwei großen Krisen gewappnet? Ebola Nein, und ich meine, yes. Nee, hast du mich verstanden? Ich ja, meine, früher war es nicht besser. Ja, ja, klar. Da brauche ich ja gar nicht nachfragen. Also das wirft für mich keine Fragen auf, wenn du sagst, dass es früher nicht besser war. Das ist für mich relativ klar. Na, also ich wäre bestimmt nicht abgehauen, wenn es mir sehr gut gegangen wäre. Wie fandest du das jetzt, als jetzt die ganze Zeit der Genscher wieder gezeigt wurde mit seinem berühmten Balkonspruch, Halbsatz? Ja, das ist doch okay. Nee, ich finde das ja auch okay. Ich finde, dass der fast viel zu wenig gewürdigt wird hier so. Also der kommt immer nur wieder ins Gedächtnis, wenn halt irgendwie so ein Jahrestag ist, aber so, ja. Sonst spielt er keine Rolle mehr. Dabei war der, glaube ich, wichtiger als der dicke Kohl bei dieser ganzen Geschichte damals. Also eigentlich so schon, der war schon wichtig, also sag ich mal, der hat schon so eine Bedeutung. Und dann ist er ja Hallenser ursprünglich. Ja. Na? Und sag mal, wolltet ihr eigentlich auch nach Prag, war das auch eine Option, nach Prag zu gehen, oder war das immer klar, dass wir über Ungarn flüchten? Prag kam erst nach Ungarn. Nee. Prag war so. Vor Ungarn. Bist sicher? Also ich dachte, erst war Ungarn offen, dann kam Prag. Ach so, ja, das kann, nee, warte mal. Ungarn, es war doch so, dass sich zuerst die ganzen Leute in der Prager Botschaft da... Nee, glaub nicht, nee. Im August ist die grüne Grenze aufgegangen. Das stimmt. In Ungarn. Und das war dann eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, dass alle versucht haben, viele versucht haben irgendwie über Ungarn. Und dann parallel natürlich, da gingen ja mehrere Ecken los. Was war denn eigentlich euer Plan, als wir da, also wie habt ihr euch das eigentlich gedacht? Ihr habt die Flucht geplant, die Idee war ja, muss man hier kurz mal erzählen, damit der Chris das auch kapiert, die Idee war ja, dass wir vorgeben, wir würden einen ehemaligen Arbeitskollegen von meinem Vater in Budapest besuchen, richtig? Bekannten. Dann sind wir da hingeflogen mit Rückflugtickets und alles drum und dran. Und was habt ihr euch denn im Vorfeld gedacht, was dann passiert? Wenn, also ich meine, ihr müsst euch ja was überlegt haben. Was passiert, wenn wir jetzt da landen? Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt, ich gehe mit keinem mit, ich fahre mit dem Taxi in die Botschaft. Also von Anfang an stand für euch fest, wir müssen sofort in die westdeutsche Botschaft praktisch. Ja. Da sind wir ja nicht reingekommen. Wir sind bis hingekommen, nach langen Umwegen. Ja, wir sind da hingekommen. Aber wir sind doch nicht in die Botschaft reingekommen. Ja, weil die uns dann gleich gesagt hat, wo wir hin müssen. Die haben uns ja gleich irgendwo hingebracht. In dieses Caritas-Auffanglager war ja, das, in diesem genau. Schloss oder Park oder was war das eigentlich? Schloss ja, oder was? Genau. Ja. Und hast du das dann zu diesem Zeitpunkt, hast du da dann nochmal so richtig Schiss gehabt? Oder als du dann, ab wann war denn für dich klar, okay, ich hab's geschafft? Schon, wo ich in Budapest war. Hast du da keinen Schiss gehabt, dass da irgend so ein SED oder Stasi-Kescher uns noch einsammeln könnte? Nur am Flughafen. Aber wo ich dann nachher in dem Lager war, hatte ich eigentlich nicht mehr so Angst. Ich kann mich immer noch an diese Frau erinnern, die mit uns auf dem Zimmer war, die von Ost-Berlin nach West-Berlin über Budapest geflohen ist. Mhm. Kannst du dich an die auch noch erinnern? Und nachher wieder zurück. Hattest du mit der noch Kontakt später? Nee, aber nachher wieder zurück. Echt? Weißt du das? Hat sie ja gesagt, sie will ja auch wieder zurück, aber sie auf die andere Seite. Ist irre, oder? Ja. Siehst du, und jetzt packe ich meine Sachen gut. Und fliege wieder in die tätterettete ehemalige. Na gut, dann lasse ich dich deine Sachen packen. Deine Sachen packen und ich krieg raus, ob das mit dem Toast Hawaii so war oder ob es Karlsbader Schnitte, aber ich kenne beide Ausdrücke. Ja, musst du mal nachfragen. Also, du musst dann mich unbedingt am Wochenende nochmal, musst dich nochmal melden und musst sagen, krieg raus, wie das ist. Ja, das machen wir dann. Gut, danke für deinen kleinen Einstand. Danke fürs Gespräch. Ja, bitte. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Tja, Chris, da konnten wir das auch noch klären. Da konnten wir das auch noch mal klären, ja schön. Und übrigens, bei dem Artikel mit dem Toast Hawaii-Karlsbader Schnitte, da steht, der Artikel, Kopfname ist Erichs kulinarisches Erbe. Schön. Ja. Das ist ja schön. Ey, Das ist hier live und brandaktuell. Endlich Heilmittel gegen Ebola. US-Patient testet neues Medikament. Welche Präparate es gibt und was die beste und was die besten Erfolgsaussichten hat. Also im Endeffekt gibt's kein Heilmittel, sondern vielleicht gibt's eins. Und Stephen Collins, sagt der Name dir was? Morrissey? Nee. Hast du Morrisseys Krebsdiagnose gerade vor dir liegen? Nein, nicht, weil ich hab dir gerade nicht zugehört, weil ich gerade Zahlen tippe. Stephen Collins, ich kenne den nicht. Stephen Collins ist von einer himmlischen Familie. Sagt dir das was? Ja. Ist tot? Ist der Kultvater dieser Serie irgendwie? Ich kenne die Serie nicht. Der soll Mädchen missbraucht haben. Scheint ja auch so eine Art Trend zu sein. Ja. Heißt Morrissey eigentlich Morrissey mit richtigen Namen? Der ist mir total unangenehm, weil Morrissey... bei der Nummer jetzt. Ja? Da musste ich mal kurz reden dann. Ja, ja. Weil Morrissey ist, das ist mir zu Depri. Ja. Und grundsätzlich zu Meta immer auch. Mhm. So, wer ist das? Theresa. Die ist gerade nämlich bei einem Sicherheitstraining. Die hat heute schon ein richtiges Bootcamp hinter sich. Und es würde mich mal interessieren, was sie da heute alles erlebt hat. Die musste schon mit einem Neoprenanzug 5 Meter ins Wasser springen, dann auf irgendeine Burg klettern und zurück und alles. Aber wahrscheinlich ist sie gerade dann noch in diesem Bootcamp in Action. Was sehr, sehr schade wäre, weil sie da bestimmt auf ihre charmante Art dabei sind. So. Weil es bestimmt auf ihre charmante Art und Weise interessant wäre, diesen Tag nochmal Revue passieren zu lassen. Aber ja. Leider nicht für uns, vielleicht duscht sie gerade. Ja, vielleicht. Übrigens, hast du die zwei neuen Diven gesehen, die von der WWE verpflichtet wurden? Nee. Boah, die könnte ich ja mal zum Duschen bei mir einladen, du. Also normal sehen die ja immer so gekünstelt aus. Die Namen, warte mal, kann ich dir gleich sagen. Die sehen ja immer so gekünstelt aus und das sind ja wenig natürliche Frauen eigentlich, die WWE immer verpflichtet. Und die zwei, die sie da jetzt geholt haben, die sehen überhaupt nicht gekünstelt aus. Die sehen richtig geil aus. Eine ist sogar richtig tätowiert bis zum Hals hoch. Oh, okay. Ist ja auch mal was Feines. Das ist auch mal was Feines. Die Tätowierte heißt Sarah Schreiber, wird aber Z-A-H-R-A geschrieben. Und dann Schreiber. Und die andere heißt Joanna Dildo. Hm. Dadio oder so. Aber Sarah Schreiber, die hat also Faustdick hinter den Ohren. Da schreibe ich, wann können wir denn mal anrufen? Donnerstag. Dann schreibst du zurück, okay, und wann dann? Das tapen wir dann. Ich gucke gerade, die scheint als Model irgendwie zu arbeiten. Weil da sind so viele Bilder von ihr, wenn du Sahara Schreiber eingibst. Sahara, ja. Schöne Frau. Eine schöne Frau? Werde ich ja damit sicher bei NXT mal sehen, ne? Ja, hoffentlich. Wo kommt die überhaupt her? Das klingt so nach, nach Israel oder so. Sahara Schreiber? Sarah Schreiber. Sarah. Ich will Schreiber? Mal Savannah sagen. Mhm. Könnte sein, aber ich finde jetzt hier nicht heraus, wo der die kommt. Ja, was sonst so passiert hier auf der Welt? Der fette Kohl macht wieder das Maul auf. Ja, der sieht ein bisschen spooky aus, ne? Ja, der sieht echt aus wie seine eigene Wachsfigur. Das ist echt ein Vogel, du. Was haben wir hier? Ja, die ISIS, das... Das lässt dir keine Ruhe, ne? Nee, also dieses IS-Thema macht mir... Pass mal auf, es gibt ja folgende Theorie, nicht meine, aber es gibt so einen Ansatz, dass da heißt es, Europa hat ja auch schlimme Zeiten hinter sich. Ja, vor ein paar hundert Jahren hat man sich ja hier auch noch die Köpfe eingeschlagen und es war so eine Art Prozess, um da zu landen, wo wir jetzt gelandet sind, sprich vereinigtes Europa und offene Grenzen und so. Das war praktisch ein Prozess und es gibt ja manche Leute, die behaupten, dass praktisch diese ganze Region da unten auch diesen Prozess durchlaufen müsste. Mhm. Ich bin da sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr skeptisch, ob das der richtige Weg ist. Aber das ist natürlich auch mal ein Gedankenspiel, auf das man sich einlassen könnte. Also nicht, dass man es bei der IS der Fall ist. Also das ist ja, da geht's ja nicht darum. Also das ist ja kein Krieg, der jetzt geführt wird, um zum Beispiel seine Grenzen zu erweitern oder sowas, oder oder wahrscheinlich ist es kein Krieg deswegen, und um Bodenschätze zu erbeuten und so. Darum geht's denen ja, jedenfalls was ich hier mitbekomme, nicht, sondern oder? Nein. Sondern es geht, soweit ich weiß, auch nicht. Ja, sondern es geht halt um die Religion. Und das finde ich dann, also da sollte man dann schon ein bisschen unterstützen. Findest du eigentlich, dass man da noch mehr machen müsste? Außer Bomben aus der Luft schmeißen? Ist auch abartig, oder? Dass so ein Land... Was so ist denn noch mehr dann? So drastischer agieren, oder wie? Naja, Bodentruppen. Ja, also wir nicht, andere schon. So bin ich ja drauf, ne? Andere? Ja, Frankreich. Ach so. Also grundsätzlich können Franzosen grundsätzlich irgendwo einmarschieren, weil ich mag Franzosen nicht. Also ich sag mal Folgendes. Ich finde, dass wir mittlerweile und schon relativ gut daran gewöhnt haben, dass die Bundeswehr irgendwelche Auslandseinsätze bestreitet. Und was heißt Auslandseinsätze? Afghanistan. Ja, aber das sind ja keine Offensiven oder so. Das sind ja... Pass auf, ich sag das folgendermaßen. Als ich zur Schule gegangen bin, wurde mir irgendwann mal eingetrichtert, dass wir Deutschen da eine gesonderte Stellung haben. Damals ging es, glaube ich, vornehmlich um den Jugoslawien-Konflikt, und dass wir deswegen nicht praktisch an Kriegseinsätzen teilnehmen sollen. Auch nicht jetzt bei sowas wie Afghanistan, sondern dass man halt sich als Deutschland aufgrund der Vorgeschichte aus solchen Konflikten raushält. Man kann zwar, klar, mit Rotkreuz-Geschichten und humanitär praktisch irgendwie dafür was tun, dass es den Leuten da besser geht, aber praktisch keine Soldaten, die bewaffnet irgendwas da unten machen, das sollte möglichst nicht von der Bundeswehr erledigt werden. So wurde mir das damals in der Schule so ein bisschen nahegelegt. Und mittlerweile ist es ja schon so, dass sich das alles so ein bisschen zu lockern scheint. Ja, also dass man da halt schon darüber nachdenkt. Überleg mal, diese Geschichte mit dieser Waffenlieferung finde ich schon so abartig. Dass wir Deutschen denen praktisch die Waffen liefern. Mhm. Ja, es hat so ein bisschen was Scheinheiliges, ne? Das wird auch da wieder, weißt du, so, da denke ich mir so, Alter, das ist doch... Ist es nicht genau das Problem, dass jetzt Waffen in die falschen Hände gefallen sind? Also, dass angeblich irgendwelche Hipster-Idioten sich Waffen jetzt unter den Nagel gerissen haben und da unten jetzt einen auf Mad Max machen? So scheint's. Und so wird es dann da wahrscheinlich auch sein. Ja, was passiert denn, wenn jetzt Kubane und so überrannt wird? Wer hat denn dann die Waffen, frage ich mich. Meinst du, die schicken die vorher noch zurück oder was? Ist dann nochmal ein Hubschrauber kommt von der Bundeswehr, das nochmal einladen? Das finde ich, da muss man vielleicht auch als angeblich aufgeklärte Welt, muss es doch noch andere Mittel geben, außer, ihr habt da 200 Panzerfäuste, viel Spaß. Und Barack fliegt ein paar Bombenangriffe. Das wollte ich vorhin noch sagen, ich finde das so merkwürdig, dass man so eine technologisierte Nation wie die USA damit Kriegs... Fliegern hinschickt und die nicht in der Lage sind, ein paar angeblich Verrückte zu stoppen. Da finde ich schon bemerkenswert. Das wird hier nichts. Die ist ja sturer als eine... Stur? Kopf? Also, das ist... Geniert sich ein bisschen? Nee, hat wohl keine Zeit. Das wäre mit Sicherheit sehr amüsant gewesen, aber na gut. Ja, man kann ja die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen. Ich habe noch was anderes, was mich interessiert. Und zwar bist du ja stolzer Besitzer von einem Amazon Fire TV. Ja. Ich bin aufgrund dieses verfickten iOS 8 mittlerweile so weit, dass ich mir meine Jennifer Lawrence Bilder gerne regelmäßig irgendwie auf dem Fernseher streamen will. Mhm. Und habe da jetzt ein paar Fragen. Also du hast wahrscheinlich so eine Airplay-Frage, ne? Abgespeckt. Ich weiß ja zum Beispiel, dass du von Google Chrome auch mit dem iPod oder mit dem iPhone oder mit dem iPad kannst du ja rüber streamen, so auf deinen Chromecast und so. Ja. Das ist ja kein Problem. Aber da brauchst du ja auch, du brauchst zum Beispiel auf dem iPad dann halt den Chrome-Browser und dann geht das halt, ne? Ja, genau. Dann hast du doch da oben diesen kleinen Bobbel und dann kannst du das so rüberhüpfen lassen. Könnte ich denn auch zum Beispiel, ich glaube, das geht sogar von VLC rüber streamen auf Chromecast vom iPad? Meine Eltern haben den Chromecast, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Beim Fire TV bin ich mir ziemlich sicher, dass du normal vom iPhone oder iPad kannst du nicht mirrorn. Ich glaube nicht. Aber vielleicht, wenn du. Gibt es den Firefox für iOS? Oh. Das da habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Also möglicherweise wäre das die Möglichkeit, dann da irgendwie das Bild rüber zu spiegeln. Aber ansonsten, ich glaube, es gab zu Beginn, wenn du den Fire TV einrichtest, gab es da so ein Video und da haben sie halt komplett abgefeiert, dass du dein Kindle Fire und dein Fire Phone damit perfekt synchronisieren kannst, kannst auflegen. Guten Tag. Das haben sie so prominent gemacht und bla bla bla, dass ich glaube ich wirklich nur da irgendwie mirroren kann mit Amazon-Geräten. Ich sag mal so, an und für sich hast du ja die Apps, die ich jetzt, sag ich mal, mirroren würde, sowieso auf dem Fire. Also, was hat man in der Regel? YouTube? Ja. Filme brauchst du sowieso nichts mirroren. Was ich viel nutze, ist ARD und ZDF-Mediathek. Das geht halt so smooth und du hast halt diese zwei Icons und kannst dann perfekt durch die Sendung navigieren. Das geht wirklich sehr, sehr gut. Kannst du auch aufs Live-Programm zugreifen? Ja. Und ist es dann... Auf alle ZDF und ARD-Sender, Neo und was da alles gibt. Ist es dann 720p oder sogar 1080 oder... Übrigens, Assassin's Creed nur 900p, nur mal so am Rande. Ja, für beide aber, ne? Ja. Was ist da los? Finde ich aber auch. Die haben gesagt, dass das einfach, also, dass es da kein Gequatsche gibt, machen sie es für beide für 900. Und die Black Flag-Geschichte war ja wohl auch für 900 und wurde später dann auf 1080 irgendwie für PS4 und... PS4, glaube ich. Genau, oder auch für One. Ah. Für beide angeblich. Mhm. Und auch nur 30 Frames. Wobei, ja, mal gucken, ob sich das überhaupt so durchhaut. Ja. Aber kotzt mir, egal. Aber, also du kannst auf beides live gucken und ja. Das Bild ist gut, sag mal so. Das Bild ist gut, ja. Ja. Ja, das ist zum Beispiel so ein Punkt. Also wenn ich überhaupt mal Fernsehen streame, dann ist es eh nur ARD oder ZDF. Also das ist auch so ein Punkt, warum das Fire-Teil da bei mir in der Gunst steigt. Mhm. Was natürlich richtig geil wäre, wenn es eine UFC-App gäbe. Ja. Das finde ich, also, aber das fehlt ja auch beim Apple TV, von daher ja. Geschenkt. Dann natürlich Amazon Instant Videos dabei, dann ist die Videothek von Amazon, denke ich mal, dabei. Also sprich, das, was du kaufen kannst, oder? Mhm. Also die okay, da, wie ist da die Auswahl? Ist die okay? Alles da. Also so wie Apple, also so wie iTunes. Ja, genau. Okay, dann, was mache ich noch mit meinem... Gerät. Ja, du hast da auch Spiele, du kannst dir ein Gamepad für das Ding kaufen und kannst richtig Spiele, die haben sich ja auch drei Firmen eingekauft, ne? Unter anderem die das Killer Instinct für die Xbox One gemacht haben, die haben sie sich gekauft, das Team. Ich fand, wie hieß das nochmal, dieses Rennspiel, haben sie es auch geholt, dieses Rennspiel für Amazon Fire TV, das fand ich sah nicht schlecht aus, nur die Controller, die gehen halt gar nicht. Alter, wo ich gesehen habe, also ich habe die nie in der Hand gehabt, aber auf diesem Video sah das so unhandlich aus, das Ding. Ich muss mich eine halbe Minute entschuldigen. Ich muss kurz meine Klamotten von draußen reinholen, weil es gerade angefangen hat zu regnen. Ja, dann erzähle ich das mal weiter. Also die Dinger sahen extrem unhandlich aus, die Knüppel, mit denen die da bedient wurden. Nee, also wegen Spiele würde ich es mir nicht holen. Für mich ist so ein Kindle Fire einfach... Was mir halt bei Apple TV fehlt, diese ganzen Apps. Und das Kindle-Teil hat halt dann doch das ein oder andere Äppchen mehr, sage ich jetzt mal so. Deswegen, ich finde, es wird Zeit für Apple TV, dass sie da diesen App-Store sozusagen auch auf Apple TV irgendwie launchen. Oh. Ja, da bist du wieder. Ich sage gerade, es wird Zeit, dass Apple auf Apple TV auch so eine Art Apple Store launcht. Ja, absolut. Ja, damit man einfach von diversen Fernsehsendern oder Videoplattformen, klar, du hast Netflix, du hast Watch Ever und sowas, aber du hast zum Beispiel keinen Amazon, verständlich, aber es nervt halt trotzdem, wenn ich den immer streamen muss. Ja, das heißt selbstverständlich, ich denke, Apple ist immer so über allen, dann können sie auch so eine App anbieten. Ja, siehst du ja. Also ich finde das auch zum Kotzen. Ich meine, das mit Netflix und so, glaube ich, die profitieren wahrscheinlich auch so ein bisschen davon, dass in den USA halt auf Apple TV schon läuft. Denn MaxDome oder so ist ja auch zum Beispiel nicht vertreten beim Apple TV. Nö, aber das... Ja, aber bei deinem Amazon-Ding ist es mit Sicherheit dabei. Das weiß ich nicht. Würde ich fast wetten. Also das ist für mich, das und iOS 8 ist der Grund, warum ich so ein Amazon Fire TV-Teil in Betracht ziehe. Ich bin sowieso aufgeschmissen, wenn ich nächstes Jahr mir ein neues Telefon holen muss, was ich da mache. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt warte erst mal ab. Ich warte erst mal ab, was vielleicht noch kommt, das weiß man ja nie. Aber dieses iPhone 6 oder 6 Plus, dieses unfassbar hässliche Stück Scheiße, werde ich mir niemals holen. Ich lese nie ja gerade, im Leben. Ja? Steht als Nachteile bei diesem Amazon Fire TV. Alternative ja. Streamingdienste nicht nutzbar. Hä? Also Netflix und MacStorm oder so. Ja, so verstehe ich das. Aber das kann ja nicht sein, weil ich habe das sogar auf Amazon.de gelesen, dass das. Auf der Box ist sogar ein Logo von Netflix. Warte mal, hier steht im Karton. Zunächst, dass das für den Anschluss an den Fernseher nötige HDMI-Kabel nicht mitgeliefert wird. Ja, das ist wahr. Was ist denn das für ein Satz? Kabel wird nicht mitgeliefert. Dass das für den. Sag mal, kannst du mal kurz den Satz lesen? Weil manchmal liegt es ja auch an mir. Meistens aber nicht. Lukas, ich schicke dir jetzt mal den Satz, der hier steht bei dem Test. Zunächst, dass das für den Anschluss an den. So beginnt. Ja, das Fazit. Zunächst, dass das für den Anschluss an den Fernseher nötige HDMI-Kabel nicht mitgeliefert wird. Dann das ist der Satz beendet. Den Punkt habe ich jetzt nicht mitkopiert. Das ist kein Satz. Also beginnt aber das Fazit. Zunächst. Und dann geht es weiter mit, vor allem aber, dass ich keine Apps von Streaming-Anbietern wie MaxDown, Watchever und Netflix installieren lassen, um Amazons Programm zu ergänzen. So werden viele Anwender doch noch eine zweite Box neben die Fire TV stellen müssen. Mhm. Das kann ich mir also ich weiß es natürlich nicht, derjenige wird es ausprobiert haben, aber Also wie ich das hier lese, gibt es Netflix und Hulu, also sowieso Netflix nur im US-Store. Ah, ich habe das bei Amazon.de gelesen. Das wird doch dann wird das aber nachgereicht jetzt. Ich habe mich nicht umgeguckt, muss ich sagen, aber weil ich wirklich, ich nutze nur diese ARD und ZDF. Warum hast du es dir denn geholt? Weil ich grundsätzlich immer bei so Spielereien dabei bin. Okay. Bin ich immer dabei und für dieses 49-Euro-Ding, da habe ich mir gedacht, Alter, was nimmst du mit, ey? Stimmt, es gab ja mal so eine Aktion. Ja, wenn du es in der ersten Woche geholt hast, wo es möglich war, das zu kaufen, konntest du als Prime-Mitglied das für 49 Euro. Da habe ich mir gedacht, auf jedensten. Ja. Stellst du dir ins Schlafzimmer, hast du eine schöne Streaming-Box, hast du Amazon Prime Video-Schüssel, kannst du da ein paar Serien und Filme gucken. Und dass du jetzt dann noch die ARD und ZDF-Apps hast, finde ich auch ganz geil, muss ich sagen. Also ich finde es gut. Ich gucke hier gerade, was bietet Amazon Fire TV, Bild, Spiegel TV, Satu ist auch mit dabei. Kann man es nutzen? Okay. Ich habe, wie gesagt, noch nicht so viele Apps drauf. Spotify finde ich auch gut, das sollte es auch. Spotify habe ich drauf. Ja, das finde ich. Ach, hier unten steht es demnächst verfügbar. Netflix und MaxDome. Naja, guck, also. Okay. Wie funktioniert die Sprachsteuerung? Ganz gut, ist mir aber zu blöd. Ja, glaube ich. Ich wollte nur mal wissen, ob es, weil sie da auch sagen, ja, zum ersten Mal, dass so eine Sprachsteuerung auch wirklich funktioniert und so. Die funktioniert wirklich, aber mache ich halt nicht. Ja, würde ich auch nicht machen. Ja. Mal gucken. Und was natürlich der allergrößte Abfuck ist, ich meine, mich stört's wirklich, du kannst das Gerät nicht ausschalten. Das heißt, es bleibt immer auf Standby. Es schaltet sich nach 30 Minuten ab. Also du hast halt an diesem Fire TV vorne eine weiße Leuchte, die wie beim Apple TV, genauso hell. Ja. Wenn der Raum halt komplett dunkel ist, leuchtet es halt pervers. Das ist interessant, weil das ist mir noch nie aufgefallen, dass das sonderlich hell wäre. Krass. Ja. Vielleicht habe ich Glück. Vielleicht ist das beim 3, ich habe ja das Apple TV. Ich habe es 3, ja. Nee, du ich hast auch. Das 4er, oder? Nee, da gibt doch gar keinen 4er. Dann habe ich das 2er. Ich habe auf jeden Fall, du hast eins vor, nach ich hab mir eins gekauft. Später, ja. Dann habe ich das Zweier. Und vielleicht leuchtet die Lampe da nicht so hell. Also grundsätzlich bin ich mit dem Fire-Ding wirklich, wirklich zufrieden. Und es ist auch ganz schnuckelig, wie das da auf meinem Tischchen steht, dieses platte Ding. Ist ganz witzig. Maus. Ja, ist eine süße Maus, definitiv. Und ich überlege mir, ob ich mir dieses Pad noch hole, wenn die ersten geilen Spiele rauskommen. Das Pad finde ich fragwürdig. Also ich muss mal erzählen, wie es ist. Ich finde, das sieht so unhandlich aus. Ja, und die Fernbedienung ist gut. Das finde ich, die Fernbedienung gefällt mir auch, das habe ich auch. Was mich ja an der Apple TV Fernbedienung stört, ist, dass die ja richtig dünn ist. Und die vom Fire TV ist halt ein bisschen bauchig, die liegt halt in der Hand schön. Mich stört das, dass ich mit der Fernbedienung eigentlich nicht richtig steuern kann. Also klar, du kannst einen Film auswählen, du kannst auch mal Pause und Start machen, aber ich benutze dann doch lieber das iPad, also als Remote. Ich sehe gerade, jetzt habe ich mich gerade gefreut, weil ich will ja unbedingt Metro Redux kaufen. Das Spiel finde ich ja so geil, also jedenfalls, wenn ich die Videos angucke. Ja, Metro Redux ist doch aber Metro 18 in 2027 und das der Nachfolger in einem Bundle, ne? Genau. Ja. Das sieht aber, also auf das habe ich richtig Bock und es ist nicht teuer. Das dachte ich gerade, Mensch, kriege ich es für 28 Euro, ist schon weg wieder bei Amazon. Mensch. Bei unter 30 Euro hätte ich es mir sofort gekauft. Obwohl ich mir ja keine Spiele mehr in Hardware kaufen will. Warum denn nicht? Weil ich einfach zu faul bin. Guck mal, ich hätte jetzt so Bock, das neue Update für EA Sports UFC mal durchzurödeln und mal mit den Jungs da zu spielen, die da jetzt neu dazugekommen sind. Aber ich habe einfach keinen Bock, FIFA rauszunehmen, weil jedes Mal blutet mir das Herz, wenn ich FIFA da rausholen muss. Warum? Weil ich es schön finde. Schön ist es ja, das ist was. Destiny 40 Euro. Ja, Destiny, ich muss sagen, ich bin immer noch sehr, also das ist das zwiegespaltenste Videospielerlebnis, was ich möglicherweise jemals hatte. Das Gameplay ist halt komplett Halo und ist ergo komplett perfekt so. Das Gunplay ist perfekt, du hast es ja selbst gespielt. Mhm. Jetzt bin ich... Ich finde es, also das, ich habe so ein Erlebnis jetzt, was Shooter angeht, und ich habe nicht so viele gespielt, muss ich gleich dazu sagen. Aber es ist einfach, wie du es halt sagst, es ist perfekt, es macht richtig Spaß, ja. Es ist einfach im, also du hast einfach einen guten Zugang zu diesem Spiel praktisch, aber trotzdem ist es nicht einfach, da jetzt, sag ich mal, jeden abzuknallen. Aber es lässt sich halt hervorragend steuern, ja. Perfekt, ja. Aber dann, ich weiß nicht, wie weit ich bin, ich glaube, ich bin relativ weit. Ich bin auch schon auf jeden Fall Level 20, also danach geht's ja nicht mehr weiter, merkwürdigerweise. Mhm. Ab dann kannst du nur noch aufleveln, indem du deine Items verbesserst. Ja, dann steigst du immer, finde ich total Banane. Also ein bisschen die Motivation ist jetzt draußen, jetzt wo ich Level 20 bin. Ich bin jetzt irgendwie auf dem 5. oder 6. Planeten und es ist halt wirklich zu 90% immer dasselbe. Lauf von A nach B, hack irgendwas mit deinem Ghost, mit Tyrion Lannister. Dann wird ein Alarm ausgelöst, irgendwelche Aliens kommen oder so, oder irgendwelche Bounty Hunters, bla, die musst du dann wegballern. Und dann musst du wieder abhauen. So, das ist wirklich 90% aller Missionen ist so. Und es ist wirklich dürftig, Alter. Und die Story ist halt nicht vorhanden. Da habe ich jetzt gehört, dass sie die Story wegrationalisiert haben, kurzfristig, weil das Spiel sich dann wohl verschoben hätte. Aber, aber ist bei Destiny nicht eher angebracht, dann noch ein bisschen zu warten, weil die haben doch immer erzählt, dass das Spiel wächst und größer wird und mit der Zeit dann erst die komplette Qualität sozusagen entfaltet. Aber so wie ich das ja jetzt irgendwo mal neulich gelesen habe, sind da irgendwelche Maps, die jetzt kommen sollen, wieder mit so einem Update geleakt worden und da sollen die Leute irgendwie auch nicht so ganz so begeistert gewesen sein, weil viele gehofft haben, dass mal noch ein neuer Planet dazukommt oder sowas. Mhm. Und das sei wohl nicht der Fall. Ja, also der Multiplayer ist wirklich geil. Es ist halt Halo nur mit radikal wenig Spielmodi. Ich glaube, 5 verschiedene Spielmodi gibt's. Das ist ein bisschen wenig. Aber das macht halt derbe Bock. Und ich bin nicht der Typ, der wartet, ja, vielleicht entwickelt sich da noch was oder vielleicht kommen da noch ein paar schöne DLCs dazu, die mir die Erfahrung ein bisschen besser machen oder so. Ich zock das jetzt durch und werde es wieder abgeben. Es ist definitiv großartig, das Spiel, als solches. Aber es hat so viele Letdowns, in storymäßig oder auch gameplaymäßig, wo du dir denkst, Alter, es ist halt hart, was Bungie da abgefuckt hat. Aber ich gebe es dann wieder ab. So, das ist auf jeden Fall kein Spiel, was ich noch in einem Jahr spielen werde, wie FIFA oder so. Aber besser als Watch Dogs fandst du es. Ja, Watch Dogs fand ich richtig schlimm. Das fand ich wirklich richtig schlimm. Hast du schon was vorbestellt jetzt, was als nächstes kommt? Wir sind uns ja unschlüssig, ne? Ich bestelle jetzt gar nichts vor, weil ich hole es mir zu 95% wirklich online. Dann, also als Download. Weil ich sehe wirklich den Grund nicht, warum ich da jetzt noch was vorbestellen soll. Wenn ich jetzt heute entscheiden müsste, ich habe jetzt heute wieder den neuen Trailer gesehen von Assassin's Creed. Das sieht schon geil aus. Mhm. Also da gehe ich gerade richtig drauf ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Call of Duty gefällt mir halt auch richtig gut. Ja, das werde ich mir wohl holen. Ich habe mir jetzt hier ein neues Setup gebaut bei mir in meinem kleinen Büro, habe mir einen neuen Fernseher geholt, habe da jetzt PlayStation 4 habe ich jetzt vom Wohnzimmer hier in mein kleines Büro aufgebaut und jetzt bin ich wieder so wie zu alten Xbox 360 Zeiten, bin ich jetzt hier wieder in so einer Art Kommandozentrale und es macht wieder so einen Spaß und es ist so geil und ich freue mich so auf Call of Duty und ich weiß, ich werde es mir holen. Ja, das sind halt zwei Spiele, ich glaube, da machst du nichts falsch, egal welches du holst. Assassin's Creed machst du auch überhaupt nichts falsch. Nee, ich habe auch derbe Bock auf den Koop-Modus mit dir. Ich habe da übrigens so ein Gameplay-Video gesehen, das fand ich großartig. Da hat der Typ halt so erzählt, ja, hier latscht so rum und so und wollte einem die ganze Zeit so mehr oder weniger nahebringen, dass die Welt, in der du das spielst, dir das Gefühl vermittelt, dass die Welt trotzdem existieren würde, auch wenn du nicht dabei bist. Also weißt du, dass du bist so. Und das hat, wenn das jemand erzählt, wirkt es halt nicht so richtig. Aber auf einmal siehst du, wie links einfach so ein Riot ausbricht. Mhm. Neben dem. So, ja. Und also ohne von ihm irgendwie gesteuert worden zu sein und so. Und der läuft sich halt, oder läuft ja da in der Open World einfach so rum. Also sprich, das ist jetzt nicht, wie geh zu diesem Platz und dann passiert das, sondern er latscht halt da rum und dann ist es passiert. Ja. Und solche Gefühle oder solche Aktionen muss es da wohl häufiger geben. Und das finde ich schon. Also wenn das Spiel so clever ist, wie es vorgibt in den ganzen Trailern und so, dann ist das ein absolutes Pflichtspiel, was man unbedingt haben muss. Ja, Unity habe ich auch der Bock vor, aber wirklich nur für den Koop. Und ich bin auch ein bisschen, ich muss mich auch ein bisschen enttäuschen und entschuldigen, meine ich, weil wir so wenig FIFA-Stunden bisher versenkt haben, weil wir hatten einen Abend mit Tobi, das hat so einen Spaß gemacht. Hat er gleich einen Knüppel kaputt gemacht, der Hampel. Ah, echt? Ihr kennt ja, oder du hast ja bestimmt schon von diesem Problem gehört, dass bei der PlayStation 4 das Gummi abgeht. Ja, so, jetzt habe ich mit, ich wechsle die beiden Controller eigentlich regelmäßig ab, weil den einen lade ich, dann nehme ich wieder den anderen, so. Also ich habe das noch nicht hinbekommen und Tobi hat mit diesem Controller 6 Stunden gespielt und das Gummi beim linken Stick ist ab. Das ist unglaublich. Ja gut, das ist aber auch natürlich, da muss man auch sagen, so ein Gamepad ist ja für den Otto-Normalverbraucher konzipiert. Ja. Und er ist nicht Otto-Normal. Nee, der hat da irgendwie Widerhaken an den Daumen oder so. Ja. Es ist komplett kaputt. So. Also auf jeden Fall wollte ich nur noch mal sagen, wir müssen auf jeden Fall mehr FIFA-Koop spielen. Ja, da kommen wir natürlich dann auch der größte, demnächst mal wieder dazu. Ja, auf jeden Fall. Und der allergrößte Zeitfresser aktuell bei mir, der verschwindet ja Ende des Monats. Von daher können wir ab dann jeden Tag zocken. Da freuen wir uns schon. Sniper Elite, nee, ist doch nicht billig. Ich dachte, wollte gerade. Sniper Elite, ja, das ist auch so ein Ding, was man für ein 20 mal mitnehmen kann. Ja, ne? Hat Felix Rick, hat das sehr gerne gespielt. Er war ein bisschen nicht begeistert, aber er hat sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe genau sowas, hört man immer. Also das Spiel ist jetzt nicht irgendwie, was ich, aber du machst nichts falsch damit. Und ich dachte gerade, das gibt's für 25, aber es sind 35 Euro. Gut. Ja, das ist ein bisschen viel, muss ich sagen. Ja, wenn es neu holst, ist immer noch 55. Abhanden gekommen. Jetzt haben wir, hören Sie mich wieder? Ich höre dich wieder. Du warst gerade kurzfristig weg. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, so eine Xbox One mit Forza gibt's gar kein Bundle so richtig, ne? Gibt's kein, du gibt's ja bestimmt einen Forza-Bundle. Aber ich hole mir keine. Ich glaube auch nichts. Beide ist too much, ne? Auf jeden Fall, Felix hat erzählt, dass das Spiel wirklich noch um vieles großartiger ist als der erste Forza Horizon-Teil und ja, da bin ich mir sicher, dass das ein geiles Bock. Spiel ist. Ja. Da mache ich mir überhaupt, also da würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen, wenn das zur Disposition stehen würde für mich, eine zweite Konsole zu. Alter. Aber Chris, ja, ich glaube, ich habe noch nicht mal mit der ersten. Ein fettes Problem am Arsch. Was? Ich habe gehört aus dem Umfeld von einem Menschen, ich weiß nicht, ob da noch ein NDA drauf ist. Er fand's neutral. Was fand er neutral? Das Forza Horizon. Er hat keine Meinung, ich habe meine Meinung, die habe ich mir gerade ausgedacht und seinen Namen einfach eingefügt. Felix Rick hat keine eigene Meinung zu Forza Horizon 2. Ich glaube, da ist noch ein NDA drauf. Er hat das halt privat gesagt, dass das so findet, wie er es findet. Weißt du, was ich meine? Ist schon okay, müssen wir nicht weiter vertiefen. Ja, aber für mir würde die Zeit fehlen. Also ich hätte auch Bock, mal Halo zu spielen. Lass uns mal Drive Club laden und dann mal gucken, wie geil das ist. Auf jeden Fall. Ja. Morgen ist es soweit. So, jetzt hüppel ich ja aus dieser Sendung. Tschüssi. Ach so schnell geht das. Ja, tschüss. Musst nur Tschüss sagen dann noch. Mhm, ja, tschüss.